Dr. Mukowski, Sie sind im Kern Unternehmensberater, machen das seit 20 Jahren. Geschäftsmodell ist unser gemeinsames Thema. Das kam in der Vergangenheit eher zu kurz, kann man sagen. Die Beratung von Gründern war eher so BWL-orientiert. Bevor wir so einsteigen, was wir beide darunter verstehen, wie sind Sie dazu gekommen? Was hat Sie überzeugt, dass man auf das Geschäftsmodell fokussieren soll? Wir haben Erfahrung im Bereich Prozessoptimierung, Prozessmanagement, wie Sie sagten, schon seit 20 Jahren und kamen an verschiedenen Stellen immer wieder auch darauf, dass, um wirklich letztendlich erfolgreich zu sein, das Geschäftsmodell untersucht werden muss, weil im Grunde nur dadurch Wettbewerbsvorteile wirklich erzielt werden können, wenn man ein Geschäftsmodell hat, mit dem man Vorteile hat, die man für den Kunden dann auch errichten kann, letztendlich auch Vorteile, wir kommen nachher nochmal drauf, die es dann erlauben, letztendlich auch Geld zu verdienen. Ein Geschäftsmodell besteht nicht nur eben aus Wertschöpfung, sondern eben auch aus einem Modell, wie kriege ich mein Geld vom Kunden. Und wenn man das gut macht, dann hat man eigentlich schon sehr viel gewonnen. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus haben wir mal angefangen, das mal zu systematisieren. Und deswegen bin ich jetzt hier, um das mal ein bisschen zu diskutieren, welche Systematik es denn geben kann, um zu innovativen Geschäftsmodellen zu kommen. Ich habe natürlich in Ihren Unterlagen gelesen und drei Beispiele gefunden. Und das hat mir gut getan. Also das Beispiel ist die Kampagne Apple und Rolls-Royce. Ja. Also in einem so guten Zusammenhang sind wir noch nie genannt worden. T-Kampagne, Apple und Rolls-Royce. Was haben die drei gemeinsam? Im Grunde genommen, sie stiften Nutzen für den Kunden in der Weise, dass sie einen ganz besonderen Aspekt herausstreichen. Sie sind zum Beispiel hergegangen und haben die Kosten auf der Kostenseite optimiert, indem sie gesagt haben, wir können die Wertschöpfungskette ausschalten und den Tee in Kilopackungen verkaufen. Dadurch und diesen Nutzen haben sie teilweise an den Kunden weitergegeben, das ist auf der einen Seite. Apple hat was anderes gemacht. Apple hat ein ganz neues Geschäftsmodell aufgebaut, in dem es Kunden Musik verkauft. Das ist was ganz Neues gewesen, nämlich eine Plattform zu errichten, um Musik zu verkaufen und an der Musik, die sie verkaufen, zu verdienen. Das ist dieses Geschäftsmodell. Das ging natürlich auch nur, weil Apple in der Lage war, ich sage mal, über die Anmutung der eigenen Geräte diese Plattform auch letztendlich akzeptabel zu machen. Rolls-Royce hat ein anderes Geschäftsmodell, hat den Kundennutzen fokussiert und hat gesagt, wieso, was will denn der Kunde? Der Kunde will gar keine Turbine kaufen, der Kunde will, dass seine Maschinen fliegen und dafür will er bezahlen. Und die meisten denken bei Rolls-Royce an das schöne Auto. Ja, es ging an der Stelle um Rolls-Royce-Turbinen. Ja. Genau. Und die lassen sich von Lufthansa nach Uptime bezahlen. Das heißt, dafür bekommen sie ihr Geld. Und das ist ganz interessant, weil sie dann nämlich im Grunde genommen selbst daran interessiert sind, dass die Maschinen nicht ausfallen, dass sie die besten Ersatzteile haben und so weiter. Und das ist ja für die auf jeden Fall ganz wichtig. So, jetzt wissen wir, Geschäftsmodell ist wichtig. Jemand hat eine Idee und kommt und sagt, Herr Faltin, ist doch großartig, ich möchte Salatbars in Unternehmen machen. Was würden Sie da sagen? Ist das ein Geschäftsmodell? Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Erstmal muss man sagen, was ist ein Geschäftsmodell überhaupt? Es besteht aus drei Komponenten eigentlich. Das erste Komponente ist den Nutzenversprechen für den Kunden. Welchen Nutzen versprechen Sie für den Kunden? Das ist das Erste. Der zweite Teil ist, wie organisieren Sie das? Wie kommen Sie, was tun Sie, um den Nutzen zu produzieren? Da müssen Sie Produkte produzieren, da müssen Sie Leistungen erbringen, Services erbringen. Das ist sozusagen die Wertschöpfungsstruktur. Und der dritte Teil des Geschäftsmodells, das ist die Frage, wie verdient das Unternehmen sein Geld, das heißt also die Abrechnungsstruktur, die Umsatzstruktur. Verdiene ich das Geld, indem ich zum Beispiel Produkte verkaufe, indem ich Services verkaufe oder habe ich zum Beispiel Recurring Revenue, wiederkehrende Umsätze, indem ich zum Beispiel Abonnements ausreiche oder vertraglich versichere, sodass ich sicher bin, dass ich jeden Monat so eine gewisse Basis an Geld auch bekomme. Das sind die drei Aspekte eines Geschäftsmodells. Wenn jemand mit einem Salatbar kommt, dann hat er noch gar nichts, wie Sie auch schon sagten. Der erste Anfang für ein Geschäftsmodell ist, sich den Kundenprozess zu verstehen. Das ist das Wichtigste. Denn wenn Sie müssen verstehen, wie der Kunde Ihr Produkt in Ihre Leistung, in welchem Prozess er diese einsetzt. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen Kunden haben, Sie sind zum Beispiel ein Bäcker, ja, und Sie wollen Brötchen verkaufen, dann sind Sie in welchem Prozess drin? Frühstück zum Beispiel, ja, schon erweitert. Sind Sie nicht nur ein Brötchenverkaufer, sondern der Kunde befindet sich in einem Prozess der Nahrungsaufnahme. So, So. Wenn Sie das nämlich sehen und nicht sehen, dass Sie nur Brötchen verkaufen, haben Sie nämlich auch noch die Möglichkeit, zu der Nahrungsaufnahme Alternativen anzubieten. Wenn da vielleicht der eine möchte Müsli zum Frühstück haben und der andere möchte Brötchen haben, und wenn Sie beides zusammen anbieten können, wollen, weil Sie eben den Scope etwas anders gesehen haben, dann können Sie Ihr Geschäftsmodell sozusagen erweitern. Es gibt nur ein Beispiel von dem Cirque du Soleil, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da ist ein Zirkus gewesen in Frankreich, der war vor 6 Jahren, ist glaube ich gestartet, oder noch ein bisschen länger. Die haben, bitte? Viel länger, ja. Die haben Folgendes gemacht, sie haben sich angeschaut, was der Kunde denn will, wenn er in den Zirkus kommt. Ja, und dann haben sie festgestellt, sind die auf die Überlegung gekommen, der Kunde kommt nicht sozusagen, um Tiere zu sehen, der Kunde kommt auch nicht zum Beispiel, um Top-Artisten zu sehen, denn der Kunde möchte sich unterhalten. Deswegen, der Kunde ist also in dem Prozess der Unterhaltung. Ja. So, und wenn der Kunde in dem Prozess der Unterhaltung ist, dann konkurrieren sie mit ganz anderen Sachen, nämlich nicht nur mit anderen Zirken, sondern sie konkurrieren mit Theater, mit Restaurant und so weiter. Und dann haben sie sich überlegt, wenn der in dem Prozess der Unterhaltung ist, kann ich ihn denn so unterhalten, dass ich ihn vielleicht günstiger unterhalten kann, indem ich zum Beispiel auf die Top-Artisten verzichte, indem ich zum Beispiel auf die vielen Tiere verzichte und stattdessen etwas ganz anderes mache, nämlich zum Beispiel eine wunderbare Show aufziehe. Ja, dann, und dadurch das Geschäftsmodell des Zirkus völlig verändert habe, den Kunden aber in seinem Prozess unterhalten zu werden abgeholt habe. Und dadurch haben die viel Geld verdient. Haben eine also wesentlich bessere Kostenstruktur. Weg aus der Konvention des Zirkus, das sind Tiernummern und dann diese riskanten Trapeznummern, die teuer sind und gefährlich. Genau. Und haben sich sozusagen in ein Feld begeben, wo keiner da war. Richtig, also jedenfalls, wo sie in weitgehend Alleinstellungsmerkmal hatten. Und sie haben Kosten gespart, weil sie solche teuren Sachen, die eigentlich schon sehr normal sind und wo immer noch ein Topping-up, so an noch mehr Sensation, noch mehr Risiko da eine Rolle spielt. Ja. Das ist ein klassisches Beispiel. Genau. Nochmal ganz kurz darauf zurück. Sie haben den Prozess verstanden, wo der Kunde, in dem der Kunde sich befindet. Das war der Trick an der Geschichte. Und das müsste der Salatbar, ich sag mal Unternehmer, sich auch überlegen, in welchem Prozess sind seine Kunden, wenn sie Salat essen im Unternehmen. Und dann kommt er vielleicht auf andere Ideen und dann kann er ein Geschäftsmodell daraus werden. Das ist das, was wir nennen, die Idee öffnen. Nicht sagen Brötchen und dann trete ich gegen alle Brötchenverkäufer an. Genau. Sondern die Idee öffnen, was ist da noch dran, was könnte man, wie kann man das Feld ganz anders angehen. Nicht sagen, ich habe ein Tee-Geschäft, sondern sagen, könnte man den Tee sonst auch verkaufen, was ist denn eigentlich die Funktion, Tee von der Plantage zum Kunden zu bringen und nicht ein Tee-Geschäft zu machen wie alle anderen. Richtig, Das war der erste Teil. Genau. Die zweite Methode? Ja, das ist der Anfang des Ganzen, aber dann haben Sie ja noch keine Ideen. Das ist ja erstmal das, was Sie wirklich leisten müssen, den Kundenprozess zu verstehen. So, und jetzt, wie komme ich denn dann zu Ideen, zu besseren Ideen, zu neuen Ideen von Geschäftsmodellen? Und wie wir wissen, bestehen Geschäftsmodelle aus vielen Teilen. Auf der einen Seite, wie erbringe ich meine Leistungen, wie produziere ich, welche Partner habe ich in der Leistungserbringung, logistische Partner und so weiter. Viele Dinge, die es benötigt, um ein Geschäft zu machen. Wie rechne ich ab beispielsweise, wie betreue ich meinen Kunden, welchen Service mache ich, welche Produkte habe ich, wie sehen die aus. Und alle diese Dinge letztendlich, die zu einem Geschäft gehören, sind ja Bestandteil des Geschäftsmodells. Und wie komme ich jetzt zu was Neuem? Das ist einfach dadurch, dass man sagt, okay, wir schauen uns bestehende Geschäftsmodelle an, die in diesem Markt eben existieren für diesen Kundenprozess und stellen die jetzt systematisch in Frage. Da haben wir 170 Parameter von Geschäftsmodellen, die ich gerade so mal angedeutet habe, aufgelistet und haben gesagt, okay, nehmen wir mal an, wir würden unser Produkt anstatt zu verkaufen, verschenken. Was würde dann passieren? Ja? Und das bringt natürlich noch nichts. Das muss man natürlich, eine solche provokante Frage, auf etwas zielen. Und sind zwei Punkte. Nämlich der erste Punkt ist, wie würde das die Kaufbereitschaft der Kunden verändern? Und der zweite Punkt ist, wie würde das auf die strategische Position unseres Unternehmens wirken? Ja, ist natürlich ganz einfach. Auf die Kaufbereitschaft der Kunden wirkt das natürlich außerordentlich aktiv, wenn ich meine Produkte verschenke. Dann wollen die natürlich alle haben. Dann hat man natürlich bei der strategischen Position des Unternehmens auch ein paar Nachteile. Deswegen gibt es so Geschäftsmodelle wie Skype beispielsweise, die verschenken 90% ihrer operativen Leistung, nämlich zu telefonieren, zu kommunizieren an die Kunden und kriegen von 10% der Premium-Kunden das, was sie brauchen, um das Unternehmen zu betreiben. Google macht es ja ähnlich, Zeitungen machen es auch so. Also das wäre zum Beispiel eine riskante, provokante Frage. Eine andere provokante Frage würde sein, nehmen wir mal an, wir verkaufen nicht in kleinen Packungen, sondern in großen Packungen. Nehmen wir mal an, wir verkaufen überhaupt nicht mehr direkt, sondern lassen sich jemand anderen verkaufen. Alle möglichen Aspekte und Parameter kann man hier denken. Ja. Nehmen wir mal an, wir sind ein großes Unternehmen anstatt ein kleines oder wir sind ein kleines anstatt einem großen. Alles, was das Unternehmen bestimmt, mal rigoros in Frage zu stellen. Und daraus kommen dann Ideen, weil Ideen kommen erst dann, wenn sie in der Lage sind, ich sag mal, eingefahrenes Denken aufzubrechen. Wenn Sie jetzt Leute fragen, was sie Neues haben wollen, dann wissen Sie alle selber, die sich mit Gründungsideen beschäftigt haben, irgendwann ist da eine Grenze. Da kommt man alleine nicht mehr weiter. Ja? Und das liegt einfach in den Denkstrukturen, die man hat. Und da muss dann jemand von außen kommen und sagen, hier denkt doch mal was ganz anderes. Und was passiert denn dann? Ja? Das klingt so nach Kreativitätstraining, aber es ist es ja eigentlich nicht. Sie sagen, und das ist meine Erfahrung auch, dass man systematisch vorgehen kann. Das haben Sie schon ein bisschen angedeutet. An allen Variablen drehen, verschenken oder ganz teuer verkaufen, selber machen oder alles von anderen machen lassen. Also man kann alles so mal von einem Extrem zum anderen durchspielen und dann gucken, wo auf der Latte ist denn eine für mich unter Wettbewerbsbedingungen eine vernünftige Positionierung. Und es klingt nach Kreativität, aber eigentlich hat es mehr mit Systematik zu tun. Das ist eine systematische Anregung von Kreativität. Durch eine provokante Frage wird im Prinzip zunächst mal eine Überraschung erzeugt. Dass man sagt, ja, wenn ich jetzt nicht in kleinen Packungen verkaufe, zum Beispiel, sondern in großen, wie kann denn das gehen? Ja, wie sollen die Kunden das machen? Wie soll man das transportieren? Und dann denkt man nach, das geht doch. Das hätte dann Vorteile, es wird dann billiger und so weiter. Indem man also diese provokanten Fragen stellt und dann aber abscannt, das ist die Systematik auch, an den Kaufgründen für den Kunden. Das heißt, wir müssen dann sagen, wenn ich das so mache, ja, zum Beispiel das Produkt grün anstreiche anstatt gelb beispielsweise, wie würde das jetzt wirken auf die Kaufgründe des Kunden? Fühlt der Kunde sich dadurch, da habe ich jetzt auch wieder eine Liste, ist er dadurch, hat er weniger Probleme beispielsweise mit dem Handling? Hat er, ich könnte mal ein paar Gründe mal nehmen, einfach das könnte mal ein bisschen konkreter wird. Sagen Sie es uns lieber. Ja, hat er Probleme oder reduziert das Risiken und Probleme des Kunden in seiner Logistik, seiner Liquidität, seinen Kosten beim Bezahlen? Ist es ein besserer Service für den Kunden? Erfüllt es, dient es der Erfüllung von Bedürfnissen für den Kunden nach Essen und Trinken, Informationsversorgung und so weiter? Ermöglicht es Kommunikation, Unterhaltung, dient es besserer Qualität, erfüllt es Anforderungen und so weiter? Es gibt viele, viele Dinge, die Kaufgründe für den Kunden darstellen. Das ist für einen Entrepreneur ganz wichtig, dass sie alles, was sie machen, danach überlegen, wie will der Kunde es dann kaufen, wenn ich so mache? Ja? Will das ein besonderer Kick sein, dass der Kunde mehr kauft als sonst und genau das kauft, weil es jetzt hier einen besonderen Aspekt eben bei ihm erfüllt? Kann man sagen, alles, was in der Grundidee so an Fragen auftaucht, nachgehen und nicht nur das, sondern systematisch in beiden Extremen, also wie das Beispiel von völlig verschenken bis ganz teuer machen und dann erkennen, wie verändert sich eigentlich das? Verändert sich das linear oder hat das Brüche? Und wo bin ich mit meinen Mitteln und meinen Möglichkeiten am besten in diesem Spektrum aufgestellt? Kann man so sagen? Also doch eine sehr systematische Vorgehensweise, aber man muss eine ganze Menge Fragen stellen und Sie sagen, da ist man vielleicht allein überfordert. Da ist gut, wenn jemand von außen kommt, der auch ein paar Fragen stellt, auf die man vielleicht allein nicht kommt. Ich denke, das ist vernünftig, dass man jemanden von außen hat, der einen dahin treibt, die Fragen zu stellen. Im Unternehmen machen wir es so, dass wir Teams bilden im Unternehmen, die jetzt aus den verschiedenen Bereichen bestehen, aus Einkauf, aus Verkauf, aus Produktentwicklung und so weiter. Und denen stellen wir diese provokanten Fragen. Und dann ergeben sich da Ideen, die Leute aus ihrem Umfeld möglicherweise hatten, aber nie richtig zur Anwendung gebracht haben. Wie kriegen wir denn da raus? Das ist natürlich nicht für Sie gut, wenn ich das frage, aber Braucht man dazu einen Experten oder kann das nicht auch der Freund, die Freundin, der Bekannte oder man geht auf die Straße und spricht Leute an in so einer eigenen Art von Kundenbefragung? Ja. Würden Sie sagen, das klappt nicht oder klappt es so halb? Ich sage mal, so halb wird es sicher klappen. Ich denke mal, die Methode, deswegen stehe ich ja hier, um sie auch jetzt mitzuteilen, die kann jeder eigentlich schon anwenden. Dass er sagt, okay, wenn ich mir jetzt mal genau alles überlege, was sind in meinem Bereich jetzt, den ich jetzt adressieren möchte, die Parameter der Geschäftsmodelle, was sind die Kaufgründe der Kunden, dann kommen sie da schon weiter. Ja, dann können sie das schon machen und wenn sie das mitnehmen und machen und versuchen, dann kriegen sie auch was raus. Ja, denke schon. Wieder zu diesem Beispiel, ganz real, Salatbar, wurde ich gefragt, wie würden Sie da weitermachen? Würden Sie sagen, das Thema Gesundheit gucken systematisch oder das Thema, was isst man während der Arbeitszeit oder Salat und Fertigungsweisen von Salat, Fertigsalat selber herstellen? Also Wie würden Sie an sowas rangehen? als Prozess würde ich jetzt einfach mal Nahrungsaufnahme während des Tages, weil Sie Ja. während der Arbeitszeit sehen, mal als einen gesamten Prozess. Ja. So, und dann würde ich jetzt hergehen, wie wird, dann fangen wir im Grunde genommen an, wie wird dieses Thema jetzt heutzutage gelöst? Wie sind, wie Sie es auch machen, der eine bringt sein Butterbrot mit, der andere holt sich eine Pizza und so weiter. Das sind die verschiedenen Aspekte der Geschäftsmodelle. Und wenn man dann jetzt hergeht und sagt, okay, wenn wir jetzt mal schauen, was hat denn der Kunde dann, wenn er diese Nahrung, dann hat er irgendwo ein Tablett auf dem Tisch vielleicht oder irgendein Butterbrotpapier und dann will er was essen. Wenn jetzt da das Essen vielleicht schon nach Wunsch beispielsweise, anstatt dass es jetzt bestellt, nach Wunsch schon stände, bevor er überhaupt was bestellt hätte, wie würde das auf seine Kaufbereitschaft sich auswirken beispielsweise? Oder wenn der beispielsweise, was weiß ich, übers Internet das bestellen könnte, das käme dann einfach so und es wäre so frisch wie zu Hause beispielsweise, wie würde das sich auswirken? Also da würde zum Beispiel gegen die Pizza vergleichen, die ein bisschen, sag ich mal, was teigig ist möglicherweise. Wenn er da alle die Qualitätsmaßstäbe dann ansetzen würde, dann würde er vielleicht dann dazu kommen, ein Verständnis dafür zu haben, wie ein Kundenprozess aussehen könnte, der da in seinem Arbeitssitz, das sind ja unterschiedliche, wie er sich sagen wir mal, während der Arbeitszeit versorgen könnte. Und das wäre vielleicht eine ganz wunderbare Situation. Und da könnte man was draus machen. Und wenn dann eine Firma wäre, die das, ich sag mal, unterstützt und gewährleistet, dann können sie ein ganz gutes Geschäft machen. Das wollte ich gerade fragen. Es könnte ja auch sein, dass das Geschäftsmodell darin besteht, Unternehmen zu beraten, Salat in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Also man muss ja nicht heißen, dass ich jetzt als Entrepreneur den Salat mache und zur Verfügung stelle. Ich kann mir ja vieles antun. Ich kann eigentlich in das ganze Thema Gesundheit gehen. Richtig, ja, genau. Ja. Das Also das können Sie auch machen, dass Idee Sie sagen, öffnen. Sie beraten Firmen, die jetzt, wie Sie jetzt Ihre Mitarbeiter, sage ich mal, eine gesunde Ernährung zukommen lassen können. Da sind Sie sogar dann schon beim Thema Firmengesundheit, Mitarbeitergesundheit am Arbeitsplatz. Da könnten Sie dann zum Beispiel noch Trimmgeräte am Arbeitsplatz noch mit anbieten oder andenken oder auch Trimmveranstaltungen, die letztendlich dann dazu führen, dass man fitter ist am Arbeitsplatz. Plötzlich ist man so ganz anders und Genau. es kann sein, dass das mit dem Salat gar nicht so eine tolle Idee war, Genau. die nicht weiterführt und ich komme Aber dann den zum Ansatz Schluss gebracht bei hat. den Trimmgeräten oder ich Ja. werde Unternehmensberater für das Thema Gesundheit während der Genau. Arbeitszeit. Ich Oder, also bin ich lande möglicherweise Ja. wo ganz anders, wo Genau. es vielversprechender ist als bei Genau. der Ausgangsidee. Das ist Genau. wichtig, dass man Ja. nicht auf dieses Brötchen oder Richtig. Salat Ja. starrt, Ja. sondern das nur als Eingangsfrage nimmt und vielleicht Genau. bei anderen Themen Ja. besser aufgehoben Ja. ist. Aber wichtig ist, dass Sie dann erkennen, für welchen Prozess sind Sie da zuständig beim Kunden, weil mit dem Prozess können Sie natürlich auch weiter was machen. Den können Sie anreichern, den können Sie auch in die Zukunft sozusagen transportieren. Schauen Sie sich IKEA beispielsweise an. IKEA hat verstanden, den Kundenprozess, sich mit Wohnungseinrichtungen zu versorgen, durchaus zu verstehen, und zwar so zu verstehen, dass die Kunden, die vor 30, 40 Jahren bei IKEA gekauft haben, heute immer noch da kaufen. Das heißt also, das ist nicht sozusagen billig, sage ich mal, Möbel gewesen oder geblieben, sage ich jetzt mal so, die jetzt sozusagen nur für die Studentenbude reichen, sondern die haben die Zielgruppe letztendlich auch in ihrer Entwicklung verstanden und den Prozess der Möbelversorgung der Wohnungseinrichtungen, Sie sagen ja, lebst du noch oder wohnst du schon, also als Thema, so verstanden, dass Sie diesen Prozess letztendlich auch mit der Altersentwicklung der Kunden begleiten können. Ja, bei IKEA denke ich immer dran, alle reden so von Managementqualifikationen, die man braucht als Gründer. Der Ja, Ingvar Kamprad hat in einem Interview gesagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. genau. Das passt ja nun gar nicht zusammen. Er hat ein hochintelligent organisiertes Unternehmen, Und er selber, ich bin katastrophal im Organisieren. Was lernen wir daraus? Dass das Geschäftsmodell wichtig ist. Ja. Dass das Geschäftsmodell wichtig ist und die Organisation von anderen gemacht werden kann. Offenbar von anderen. Die muss man nicht. Er hat es sich geholt. Genau. Professionell. Ja, richtig, ja. Ja, ja. War er da der Erste, der so radikal... Also die Grundvoraussetzung war doch immer, Unternehmer heißt möglichst selber machen, möglichst alles aufbauen. Dazu braucht man viel Kapital und dann das Management ist wichtig. Herr Faltin, wenn ich VC bin, ich gucke mir immer an das Management. Und ich sage, das gucke ich mir nicht an. Im Zweifel, wenn die schlechte Manager sind, müssen wir welche holen, die da gut sind. Aber der Gründer, der muss ein gutes Geschäftsmodell haben. Da heißt es, ja, Ideen gibt es viele, das ist ganz unwichtig. Ideen gibt es tausende. Ich sage, ich rede nicht über Ideen, sondern Geschäftsmodell. Ja, irgendwie komisch. Also Management und Kapital. Ja, Henry Ford zum Beispiel, der hat ein Geschäftsmodell auf die Beine gestellt, indem er in der Lage sein wollte, ein benzingetriebenes Fahrzeug zum Preis einer Kutsche zu liefern. Als er damit angefangen hat mit der Idee, da war das benzingetriebene Fahrzeug dreimal so teuer wie eine Kutsche. Und dann hat er sich überlegt, ja, wenn ich das mache. Und es gab zu der Zeit 200 verschiedene Automobilhersteller oder 300 in Amerika und hat gesagt, das kann ich nur dadurch machen, dass ich die wirklich alle sozusagen in der No-Frills sozusagen alle gleich und so weiter, dann kann ich es vielleicht schaffen. Dann hat er den Massenfertigungsprozess eingeführt und hat es dann auch geschafft. Ja. Und ganz interessant auch, er hat dann zum Beispiel auch die Frage gestellt, was Innovation betrifft. Wenn ich den Kunden gefragt hätte, was er haben wollte, dann hätte er gesagt, schnellere Pferde und bequemere Kutschen. Ja, und hier kommt der Entrepreneur heraus, der sagt, aha, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich eine bestimmte Idee reinbringe, dann kann ich den Kundenwunsch noch, also den Kundenbedarf, den Kundenprozess noch besser bedienen, als sich der Kunde heute das vorstellen kann. Und das muss ein Unternehmer können. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Nicht gucken, der Kunde ist König. Ich sag immer ist zwar König, aber der bringt Ihnen nicht die neuen Ideen. Ja. Ich sage immer, bei der TK-Bahn, die Vernunft ist König, nicht der Kunde ist König. Genau. Wenn wir dem Kunden folgen würden, wären wir schon längst bei 30 Teesorten oder 100 Teesorten. Ja. Und nicht bei so einem, und bei dem Henry Ford ist ja auch interessant, sein eigentliches Erfolgsrezept, das Fließband, stammt gar nicht von ihm. Die neuere Forschung sagt, das hat er abgeguckt von einem Menschen, einem Franzosen, der hieß Duhamel, in den Schlachthöfen von Chicago. Da war das Prinzip nämlich schon, dass diese halben Kühe als Werkstücke sozusagen durch die Halle wanderten und die Arbeiter an denen irgendwas abarbeiteten. Das hat er nicht selber. Er ist der Entrepreneur, er ist nicht der Erfinder des Fließbandes, wie er oft dargestellt wird. Ja. Ich glaube, das war schon ganz hilfreich zu sagen, Geschäftsmodell. Ich sage immer erstens Konzept, zweitens Konzept, drittens Konzept. Ja. Und erst wenn das wirklich gut ist, an die Umsetzung denken und nicht umsetzen, so nach dem Motto, jetzt fangen wir halt mal an und die Probleme kommen ja erst, wenn man in der Praxis ist, so nicht, sondern ein ausgereiftes Geschäftsmodell, dann ist man auf der sicheren Seite. Dr. Bukowski, vielen Dank.